Was Petrosinos Vermächtnis betrifft, das ist schwer zu finden. In Lower Manhattan gibt es einen Park namens Petrosino Square, nicht weit von den Straßen Little Italys, auf denen der Detective einst umherstreifte. Jenes Little Italys, das inzwischen weitgehend verschwunden und einem multikulturellen Viertel gewichen ist, wie Petrosino es sich in seinen kühnsten Träumen nicht ausgemalt hätte. Der Name des Parks ist ein Stück weit ironisch. Ursprünglich hieß er nämlich Kenmare Square, nach der Kenmare Street, die wiederum von Big Tim Sullivan nach der Stadt im irischen County Kerry benannt wurde, in der seine Mutter zur Welt kam. Die Iren kamen zu spät nach New York, um noch viele Orte zu benennen. Der Platz war noch übrig, nachdem die Holländer und Engländer alles Wichtige schon benannt hatten. Also bekam er einen irischen Namen und dann später den italienischen Namen Petrosino. Ein Stück Land, das einst den Manhattan gehört hatte, als die holländischen Schiffe Henry Hudsons 1609 in die Bucht gesegelt waren. In Petrosinos Geburtsort Padula gibt es ein kleines, von einem seiner Nachkommen geführtes Petrosino-Museum. Und es gibt einen Großneffen, der, vom Detective inspiriert, viele Jahre als Staatsanwalt in Brooklyn tätig war, sowie dessen Sohn, der heute Polizist in Queens ist. Sichtbares ist ansonsten kaum geblieben. Petrosino lebte zu einer Zeit rasender Angst und Entfremdung in Amerika, und die Geschichten über seine Taten wurden in den Minuten und Stunden darauf von Friseuren, Hausfrauen und jungen Mädchen weitergetragen, die selbst in Lebensgefahr schwebten. Keine Statue oder Plakette dieser Welt kann diese angespannten, beinahe unerträglichen Lebensumstände ausdrücken oder spürbar machen, was Petrosino den Italo-Amerikanern jener düsteren Tage des Jahres 1908 bedeutete. Übrig blieben nach seinem Tod die Menschen, für und gegen die er gekämpft, die er bewegt und in Staunen versetzt hatte. Er war so amerikanisch wie kein zweiter und starb doch auf fast traditionell italienische Weise. Vielleicht waren das Leben in den Dörfchen Siziliens und das in Amerika so unvereinbar, dass sich jemand finden musste, in dem sich die Gewalt dieses Übergangs entlud. Und das war Petrosino. Auf jeden Fall hat er die Wahrnehmung der Italiener in Amerika verändert. 5 Jahre nach Petrosinos Ermordung brachte der Erste Weltkrieg heftige Ressentiments gegen Italiener und neue Einwanderungsbeschränkungen. 20 Jahre danach wurden Sacco und Vanzetti hingerichtet. Mit dem Hass auf Italiener war es 1909 noch nicht vorbei. Doch Petrosino hatte mit seinem Tod ein weithin anerkanntes und verstandenes Beispiel geschaffen. Am Tag seiner Beerdigung sah der anonyme Reporter von Hearst's New York American zu, wie der Trauerzug an ihm vorbei nach Queens zog. Er beobachtete noch ein Weilchen die Menge, sprach vielleicht sogar mit ein paar Trauernden und kehrte dann zurück in die Redaktion, um seinen Artikel zu schreiben. Einen Artikel, wie ihn jeder Redakteur in New York an jenem Tag seinen Reportern zu schreiben auftrug. Seiner erfasste allerdings am klarsten die tiefere Bedeutung dessen, was da in Palermo geschehen war. »Männer leben und sterben, und New York ist es egal«, schrieb er. »Doch dann, eines Tages, stirbt ein Mann unter so dramatischen, erschütternden Umständen, dass die brütende Seele der Stadt berührt und ihre sprunghafte Aufmerksamkeit gefesselt wird. Dann zählt es nicht, dass dieser Mann aus ärmlichen Verhältnissen stammt und keinen hohen Rang bekleidete. Der Geist der größten demokratischen Stadt der Welt erhebt sich, gefasst und entschlossen, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Wer will im Angesicht dieser majestätischen Demonstration behaupten, die in der Fremde geborenen Männer, welche durch die Tore dieser Stadt strömten, wären hier nicht zu Hause? Die italienischen Bürger New Yorks sind gestern in einen neuen Geist der Kameradschaft im alleumfassenden Haushalt staatsbürgerlichen Lebens eingetreten. Auf Wiederhören bei Audible.